fragst, ob es auch eine Zeit für mich gab in der Vergangenheit, den einen oder anderen Tag, an den ich gern denken mag. Dann sag ich ja und behalte für mich, was ich weiß, ich gebe sowieso schon zu viel von mir preis. Erinnerungen sind dazu da, dass man sie später im Alter mal dran wärmen kann. Aber ich meine, bis es soweit ist, bleibt mir noch eine angemessene Frist. Vergangen ist vergangen, vor der Zukunft graut es mir, ich lebe lieber jetzt und hier. Ja, Greis ist ein schönes, altes Wort, ein Greis wird geschätzt, ihn kennt jeder im Ort. Familie und Nachbarn suchen seinen Rat, weil er das Leben kennt und was zu sagen hat. Früher starb der Greis noch in Würde zu Haus, heute stirbt er ganz einfach nur noch aus. Der Greis ist out, es wechselt der Trend, mehr zum Zombie, der sich Senior nennt. Aber ich mag, bis es soweit ist, bleibt mir noch eine angemessene Frist. Vergangen ist vergangen, vor der Zukunft graut es mir, ich lebe lieber jetzt und hier. Was ein Senior so für Lebenserfahrungen hält, sind für andere Geschichten aus einer fremden Welt, mit denen er den Jungen auf die Nerven fällt und die wieder geiern nur nach seinem Geld. So ein Senior ist selten richtig alt, bloß krank, schluckt Pillen und sein einziges Buch im Schrank, vom Winde verweht, liegt doch ungelesen da, hat er irgendwann gewonnen bei einer Tombola. Aber ich meine, bis es soweit ist, bleibt mir doch eine angemessene Frist. Vergangen ist vergangen, vor der Zukunft graut es mir, ich lebe lieber jetzt und hier. So ein Senior tritt immer nur in Massen auf, lebt im Bus und sein Hobby ist der Rheumadeckenkauf, und trifft man ihn wirklich mal vereinzelt an, dann nur als Geisterfahrer auf der Autobahn. Und vielleicht hat der Senior, der an den Rand gedrängt, sein Auto mit Absicht auf die Gegenfahrbahn lenkt, auf seiner letzten Reise einfach Spaß daran, noch so viele mitzunehmen, wie er kriegen kann. Aber ich meine, bis es soweit ist, bleibt mir noch eine angemessene Frist. Vergangen ist vergangen, vor der Zukunft graut es mir, ich lebe lieber jetzt und hier. Aber ich meine, bis es soweit ist, bleibt mir noch eine angemessene Frist. Vergangen ist vergangen, vor der Zukunft graut es mir, ich lebe lieber jetzt und hier.